Das Leben auf Erden drängt zu großräumiger Einung. Dies aber ist seit Anbeginn deutsche Reichskunst gewesen. Völker zu einigen, ohne sie zu vernichten. Völkerschaften so zu sammeln und zu führen, dass ihre Eigenkraft nicht untergeht, sondern sich im Dienst am Ganzen erhebt. Dieses Ganze ist Europa. Das Reich versammelt die Völker des Erdteils. Der Einiger Deutschlands wird zum Einiger Europas. Solange das Pariser Parlament gegen die Führerstaaten eiferte und das bolschewistische Russland Attentate auf die europäischen Staaten anstiftete, blieb das Einige Europa eine Utopie. Der feldgraue Deutsche hat eine neue europäische Wirklichkeit geschaffen. Wenn Europa als Ganzes bestehen soll, so bedarf es der Führung. Ein ganz Europa ohne Führung wäre ein regungsloser Klumpen. Ein führungsloses Gesamteuropa würde bei der ersten Belastungsprobe auseinanderfallen. Deutsche Führung aber ist etwas anderes als englischer, französischer oder russischer Imperialismus. Die europäische Neuordnung soll nach dem Baugesetz des alten völkisch-übervölkischen Reiches erfolgen, nach dem Grundsatz Leben und Leben lassen. Deutschlands übervölkische Doppelaufgabe, einst vom Altdeutschen Reich ausgeübt, später von Preußen und Österreich getrennt wahrgenommen, wird vom Großdeutschen Reich neu erfüllt werden, aus dem Erfahrungsreichtum, aus der führerschaftlichen Erbweisheit eines Jahrtausends. Dieses Reich setzt dem verantwortungslosen, völkerknechtenden Imperialismus das Sinnbild der Völkervereinung, der Völkergenossenschaft entgegen. Nicht Unterdrückung, Entrechtung, Ausbeutung, Lahmlegung, sondern Gemeinschaft, Selbstverwaltung, Selbstregierung, Zusammenordnung und Zusammenarbeit, wechselseitige Steigerung der Kräfte. Cleo Pleyer. Europas Schicksal wird wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft durch das Schicksal des Reiches bestimmt. Europa war eine Einheit, das Zentrum der menschlichen Kultur, solange das Reich groß und mächtig war. Zur Zeit des Höhepunktes seiner Macht betrachteten sich die Könige von England und Frankreich als die Lehensträger des deutschen Kaisers. Europa war aber friedlos und dem Angriff raumfremder Mächte preisgegeben, als das Reich zerfiel. Wir müssen uns daran erinnern, dass sowohl der Name als auch die geschichtliche Wirklichkeit, die wir mit dem Wort Europa umfassen, eine Schöpfung der nordischen Rasse sind. Das Reich ist daher auch für die Zukunft die Mitte und die Vormacht Europas. Was erstehen wird, ist eine echte Gemeinschaftsordnung der Völker, innerhalb der jedes Volk nach Leistung und Einsatz für das Ganze und aufgrund der Besonderheit und Eigenart des einzelnen Volkes seinen Platz und seinen Rang einnimmt. Die letzten Entscheidungen darüber fallen nicht am Konferenztisch, sondern auf den Schlachtfeldern dieses Krieges. 33. Worin liegt die Bedeutung der besonderen Schwere dieses Kampfes? Seit Jahrtausenden verteidigen nordische Menschen Europa gegen die Völkermassen, die aus dem Südosten, dem Süden und dem Osten gegen Europa heranbrandeten. Sie behaupteten sich nicht nur, sondern sie gaben dem Abendland das staatliche und kulturelle Gepräge. Seit einem Jahrtausend spielte sich dieser Kampf im germanischen Kernraum ab. In heroischem Ringen schützte das deutsche Volk die nordische Heimat. Dass es trotz schwerster Kämpfe mit der Umwelt und trotz erbitterter Auseinandersetzungen mit fremden Ideenwelten nicht wie viele andere Völker unterging, beweist seine große Kraft, beweist aber auch, dass es zu großem Ausersehen ist. Es ist bezeichnend für das Schicksal unseres Volkes und seine Sendung, dass es in einer Zeit, wo andere Nationen sich aus imperialistischer Zielsetzung ein Weltreich zusammeneroberten, um seine innere Gestaltung ringen musste. Die vergangenen Jahrhunderte des Kämpfens und Ringens haben unser Volk hart und für die heutigen Erkenntnisse reif gemacht, haben unser Volk das klare politische und weltanschauliche Bewusstsein vermittelt. Heute ist unser Volk mit Adolf Hitler in seine bedeutungsvollste Zeit eingetreten. Einst strömte wertvolles germanisches Blut nach den britischen Inseln und Amerika. Es verlor sich, getragen von jüdischem Geist, in imperialistischen Weltherrschaftsstreben. Statt ordnend in der Welt zu wirken, ließ es sich von unschöpferischen Machtstreben leiten. Heute kehren sich die Energie dieses Blutes gegen seine Urheimat, gegen Europa. Ihre Träger begehen vom Judentum verführt, eine einzige Sünde wider das Blut. Die USA entfernen sich immer mehr von europäischer Kultur. Sie haben es nicht zu eigener Kultur gebracht. Im Gegenteil, sie huldigten der jüdischen Unkultur und verbanden sich sogar mit dem Ungeist der russisch-asiatischen Steppe. Amerikanismus und Bolschewismus bedrohen die alte, ehrwürdige europäische Kultur. Beide Mächtegruppen aber beanspruchen die Herrschaft über die Welt. In ihrem Lager steht das Judentum als treibende Kraft. Ihr Ziel ist die Beherrschung und Unterwerfung der Völker der Erde, ist Zerstörung und Vernichtung natürlicher Ordnungen. Aber gerade dieses Ziel macht diese Vertreter des Weltbeherrschungsstrebens zu tödlichen Rivalen. Dazwischen stehen die beiden Mächtegruppen der jungen Völker Europas und Ostasiens, die beide auf dem Boden alter Kulturen entstanden. Sie erstreben eine schöpferische Zusammenfassung schon gegliederter Kulturräume wie Europa und Ostasien zu höheren politischen Gemeinschaften zum Schutz gegen jüdisch-amerikanisch-bolschewistischen Ungeist. Dieser Krieg zeigt immer deutlicher, dass er nicht nur ein deutscher Krieg ist. Der gegenwärtige Kampf wird entscheiden, ob der Amerikanismus mit dem jüdischen Materialismus und Hochkapitalismus und der Geist der Steppe die Welt versklaven oder ob der germanische Geist, getragen vom nationalsozialistischen Deutschland und der Geist der alten asiatischen Kultur zu einer schöpferischen Neugliederung der Welt führen werden. In diesem titanenhaften Ringen muss es zu Höhen und Tiefen des Kampfes kommen. Was bedeutet es da, wenn unter Umständen sogar eine ganze Front zurückgenommen werden muss, weil die Lage dazu zwingt, günstigere Räume für die Abwehr aufzusuchen, nachdem wir die Fronten weit über unsere Grenzen hinaus in Feindesland aufrichteten? Am Ende wird der Sieg stehen, wenn wir standhaft bleiben. Das wissen wir, weil wir unserer Sendung bewusst sind. Wir sind verwöhnt. In Zeichen des Sieges Haltung zu bewahren ist nicht schwer. Jetzt, in Zeiten schwerer Not, wägt uns das Schicksal, ob wir Charakter und Größe genug für die Überantwortung der uns zugedachten Aufgabe besitzen. Eine Gemeinschaft kann niemals besser sein als ihre Glieder. Das beste Glied dieser Gemeinschaft muss der deutsche Soldat sein. Jeder muss beweisen, dass er mit seiner eigenen Person der großen Prüfung des Schicksals standhält. In diesem schweren Kampf wurden die germanischen Tugenden der Ehre, Treue, der Einsatzbereitschaft und Tapferkeit, des freiwilligen Gehorsams zu einmaliger Höhe gebracht. Das sind die Werte, die uns den Sieg geben, aber auch die Werte, die unsere spätere Friedensarbeit bestimmen müssen. Unsere große Zukunft, die wir erkämpfen wollen, rechtfertigt die großen Opfer, die gebracht werden müssen, und ist eines opfervollen Einsatzes für eine lange Dauer würdig. Wir erkämpfen das Fundament des ewigen germanisch-deutschen Volkes und seines Reiches. Eine Zurücksetzung unserer Ziele ist gleichbedeutend mit einem allmählichen Untergang und würde zu einem dritten Weltkrieg führen. Denn die Vernichtungsziele unserer Gegner sind immer dieselben. In diesem Krieg muss also einer vernichtet werden, und das werden nicht wir sein. Ist nicht der Weg unseres Volkes von seinem tiefsten Punkt im Jahre 1918 mit seinem zähen Ringen um die Wiedergesundung und seinem einmaligen Aufstieg seit 1933 ein wunderbarer gewesen? Kann eine göttliche Vorsehung einem Volk den Weg noch deutlicher weisen? Das deutsche Volk kämpft sich zu Großem durch. Wir Nationalsozialisten sehen das göttliche Walten um unser Volk. Wir glauben an die kommende große Zeit, wo unter Führung des Reiches die Völker Europas zu einer schöpferischen Gemeinschaft zusammenwachsen.